skirt. Skirt. Diese zwei sind back und wir sind Millionäre. Money, Bitches, Klicks und du Kack machst deine Lehre. Wir sind ins Game gekommen und sind jetzt on top, bitch. Higher, flyer, richer als Piloten drin im Cockpit. Diese zwei sind back und wir sind Millionäre. Money, Bitches, Klicks und du Kack machst deine Lehre. Wir sind ins Game gekommen und sind jetzt on top, bitch. Higher, flyer, richer als Piloten drin im Cockpit. Wir sind drin im Game wie mein Dick im Fanhaus. Das Wörter ist von Kenzo, Money Green, so wie Lambos, Bankrolls, Geld, Bündel, Millionen, Gummibänder. Es ist true, ich ficke die Bitches ohne Gummiplayer. Sippe, Deuter, Pepper, Energy und Red Bull Water. Und mein Business läuft so ähnlich wie ein Nordic Walker. Früher waren wir unbekannt, heute kennt uns jeder. Und meine Armani-Tasche ist aus echtem Leder. Schlangenleder, Belts von Gucci oder Ferragamo. Ich rauche Weed und fühl mich wie der Kilimanjaro. Hater haten, doch in Wahrheit wollen sie wie ich sein. Denn ich steck den Penis jeden Tag in eine Bitch rein. G-U-D-G, wir sind die Squad für alle Zeiten. Auf dem T-Shirt ist ein Pferd und Bitches wollen reiten. Das ist das dritte Tape und jetzt schon Classic. Code in im Fanta Cup, nahm das fantastic. Diese zwei sind back und wir sind Millionäre. Money, Bitches, Klicks und du Kack machst deine Lehre. Wir sind ins Game gekommen und sind jetzt on top, bitch. Higher, flyer, richer als Piloten drin im Cockpit. Diese zwei sind back und wir sind Millionäre. Money, Bitches, Klicks und du Kack machst deine Lehre. Wir sind ins Game gekommen und sind jetzt on top, bitch. Higher, flyer, richer als Piloten drin im Cockpit. Ich gette Money, Wigger. Durch das Rap-Biss. Ich bin ein Drogendealer, weil das hier Crack ist. Das ist Crack-Shit, die Leute sind addicted. Ich ficke Bitches, aber nur welche mit Big Tits. Ich habe massig Money drin in einem Schuhkarton. Und du Penner bist auf der Suche nach nem Schuhcoupon. So wie Rick Ross trage ich die Goldketten. Andere Leute freuten sich, wenn sie etwas Gold hätten. Doch das juckt mich nicht, es geht nur um mich, Mann. Ich möchte bevorzugt werden, denn ich bin rich, Mann. Das klingt selbstverliebt, ja Mann, ich bin selbstverliebt. Doch am meisten bin ich in dieses Geld verliebt. Money over everything, money is the only thing. Ich komme dringend und mit Ketten, die aus Gold sind. Ich bin ein Goldkind, 17 und schon Millionär. Kick for money, nicht genug, Bitch, ich will noch mehr.